Hallo, hallo, hallo, good morning. Hallo, hallo, hallo, guten Morgen. Let's continue our journey. Lass uns unsere Reise fortsetzen. Day 6. Tag 6. So the Bible makes an interesting comparison between natural and spiritual life. Die Bibel macht zwischen dem natürlichen und geistlichen Leben interessante Vergleiche. You know, the Bible says that when we are first saved, we're like babies. Die Bibel sagt, dass wenn wir errettet werden, wir wie Babys sind. The Bible uses different words for we are children. Die Bibel benutzt verschiedene Worte, wenn wir Kinder sind. And then it uses a word that we become mature sons of God. Und dann benutzt sie ein anderes Wort, wenn wir reife Söhne Gottes werden. So what happens at salvation? Was passiert bei der Errettung? We are already a brand new creation. Wir sind bereits eine ganz neue Schöpfung. Just like a baby is already a complete perfect human being. Wie ein Baby bereits ein vollkommenes menschliches Wesen ist. It's just the baby now has to grow and has to mature and has to learn certain behavior. Das Baby muss jetzt wachsen, sich entwickeln und es muss bestimmte Verhaltensweisen lernen. You know, it's that simple. So einfach ist es. You can't look at a baby and say, oh, that's not a full human being. Du kannst nicht ein Baby anschauen und sagen, oh, das ist kein vollwertiger Mensch. It is a full human being. It just has to grow and develop and learn. Es ist ein vollwertiger Mensch. Es muss sich einfach entwickeln, wachsen und lernen. So in the spiritual life it's just like this. Im geistlichen Leben ist es genauso. You know, maturity has nothing to do with how long you are a Christian, like it is in the natural. Weißt du, Reife hat nichts damit zu tun, wie lange du ein Christ bist, wie es im Natürlichen der Fall ist. You know, in the natural, a 2-year-old child will not have the maturity of an adult. Im Natürlichen wird ein 2 Jahre altes Kind nicht die Reife eines Erwachsenen haben. Although I have seen something very interesting. Obwohl ich etwas sehr Interessantes gesehen habe. I have seen 10-year-old kids that are more mature than adults. Ich habe 10-jährige Kinder gesehen, die reifer als Erwachsene sind. I was recently in a house in Fortaleza of a friend of mine. Ich war kürzlich in Fortaleza zu Besuch bei einem Freund von mir. And the guy has a 12-year-old son. Und der Mann hat einen 12-jährigen Sohn. And I sat with them for lunch and that kid shocked me. Ich aß bei ihnen zu Mittag und dieses Kind schockierte mich. You know, I looked at afterwards we drove off and Debbie and me said, this guy, this 12-year-old boy, is more mature than many adults that I know. Danach fuhren wir los und Debbie und ich sagten, dieser Junge, dieses 12-jährige Kind ist viel reifer als viele Erwachsene, die wir kennen. You know, but how does maturity work in the Christian life? Wie funktioniert Reife im christlichen Leben? Well, the first thing I want you to understand is this. Ich will, dass du als erstes verstehst. The time factor has much more to do with faith than it has to actually do with just learning things. Dass der Zeitfaktor viel mehr mit Glauben zu tun hat, als damit Dinge zu lernen. You see, there are people who are always trying to become spiritually mature, but never believe they're a new creation. Es gibt Leute, die immer versuchen, reife Menschen zu werden, aber nie glauben, dass sie eine neue Schöpfung sind. That's a very, very stressful process. Das ist ein sehr, sehr anstrengender Prozess. So, first you have to believe that you are part of a brand new race, you are just like Jesus. Als erstes musst du glauben, dass du Teil einer ganz neuen Schöpfung bist, dass du wie Jesus bist. Then you will mature much quicker. Dann wirst du viel schneller reif werden. Once you believe that the cross has made you holy, righteous and perfect before God. Wenn du einmal glaubst, dass dich das Kreuz heilig, gerecht und perfekt vor Gott gemacht hat, you will quickly learn to act just like this. Wirst du schneller lernen, so zu handeln. So the first step to Christian maturity is always faith. Der erste Schritt zu christlicher Reife ist immer der Glaube. This is something that is just kind of bothered me almost most of my ministry life. Und das ist etwas, was mich fast während meiner ganzen Dienstzeit gestört hat. We are making maturity a matter of works and ignore the power of faith. Wir machen die Reife zu einer Frage der Werke und ignorieren den Teil des Glaubens. And I will teach you and I will show you that yes, works are very important. Ich werde dich lehren und dir zeigen, dass ja, Werke sind wichtig. But listen, any works without faith are dead works. They are destructive. Jedoch hör zu, jedes Werk ohne Glauben ist ein totes Werk, ist zerstörerisch. They become religious work that is not going to do a single good thing to us. Es werden religiöse Werke, die uns nichts Gutes tun. In the opposite, they make us just, you know, grumpy old hypocrites. Das Gegenteil ist der Fall. Sie machen uns mürrisch und wir werden Heuchler. You know, Pharisees. Wie Pharisäer. Living a double life. Die ein Doppelleben leben. Pretending to be so perfect and holy, but in the hidden life you're completely different. Die vorgeben, so perfekt und heilig zu sein, aber im Verborgenen sind sie vollkommen anders. That's why the world is sick and tired of religion. Deshalb ist die Welt der Religion überdrüssig. You know how many people said to me, once I really got to know my pastor, I was tired of church. Wie viele Leute haben zu mir gesagt, als ich wirklich meinen Pastor kennengelernt habe, hatte ich von der Kirche genug. Isn't that sad? Ist das nicht traurig? So what happened? Was passiert? You know, we are trained by the religious system to live a double life. Wir werden vom religiösen System trainiert, ein Doppelleben zu leben. To pretend one thing when we are in the Sunday meeting and then when we go home we are not. Wenn wir am Sonntagmorgen im Gottesdienst sind, täuschen wir eine Sache vor und wenn wir nach Hause gehen, sind wir nicht so. So instead of trying to change ourselves becoming better people, we have to start to believe. Anstatt zu versuchen, bessere Leute zu werden, müssen wir anfangen zu glauben. Meditiere. Every day you say quietly to your own heart. Jeden Tag sagst du still zu deinem eigenen Herzen. My Jesus is the last Adam. There is no more sinful race after him for anybody who is in Christ. Mein Jesus ist der letzte Adam. Es gibt nach ihm für niemanden mehr, der in Christus ist, eine sündhafte Rasse. I'm not created in God's image. That's not enough for me. Ich bin nicht in Gottes Ebenbild erschaffen. Das ist für mich nicht genug. I have been made just like Jesus himself. I have the same DNA. Ich wurde wie Jesus gemacht. Ich habe die gleiche DNA. There is no more Adam, no more earthly race who is in Christ. Es gibt keinen Adam mehr, keine irdische Rasse, die in Christus ist. There is now a heavenly race like the heavenly man Jesus. Es gibt jetzt eine himmlische Rasse wie der himmlische Mensch Jesus. I'm one of those so I can walk like him. Ich bin einer von diesen, also kann ich wie er leben. As he is, so am I. Wie er ist, so bin ich. In this world. In dieser Welt. And as you meditate and write this message on your heart, you're going to act just like that. Wenn du so meditierst und dies auf dein Herz schreibst, wirst du so handeln. So I'm going to give you some steps how you can actually experience it appropriate. Ich zeige dir Schritte, wie du das lernen, erleben, dir aneignen kannst. So number one, believe everything I've taught you in this series. Nummer eins, glaube alles, was ich dir in dieser Serie gesagt habe. Faith. Glaube. Appropriate it, say thank you Jesus, that's the truth. Mach es dir zu eigen und sage danke Jesus, das ist die Wahrheit. Tomorrow I will give you the second step. Morgen gebe ich dir den zweiten Schritt.